بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben bereits kennengelernt, dass wenn der Habene Allah mit der Abrechnung fertig ist, die sein Recht anbetrifft, befiehlt er, dass die Bücher über die begangenen Ungerechtigkeiten gebracht werden sollen. Und nun werden die Rechte vergolten, die den Dienern untereinander zustehen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Welche Tat wird die erste sein, wegen der zwischen den Dienern gerichtet wird? Und die Antwort darauf lautet: Das Blutvergießen. Das vergossene Blut ist das erste Recht der Diener bezüglich, das Allah zwischen ihnen richten wird am Tag der Auferstehung. Und das Tabu des Blutvergießens ist bei Allah gewaltig. Und deshalb ist es auch das erste, bezüglich das zwischen den Dienern gerichtet wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, das erste, über das zwischen den Menschen am Tag des jüngsten Gerichts gerichtet werden wird, ist das Blutvergießen. Und hier kann vielleicht jemand fragen, es gibt doch einen Widerspruch zwischen diesem Hadith, dass das erste, über das zwischen den Menschen am Tag des jüngsten Gerichts gerichtet werden wird, das Blutvergießen ist, und zwischen dem Hadith, den wir bereits kennengelernt haben, das erste, wonach man am jüngsten Tag gefragt wird, wird das Gebet sein. Aber wir sagen, und die Antwort darauf ist, hier gibt es keinen Widerspruch. Die Gelehrten sagen, was das Gebet betrifft, so ist es das erste Recht Allahs, bezüglich der Allah die Diener zur Rechenschaft ziehen wird. Und was das Blutvergießen anbetrifft, so ist es das erste Recht der Diener, bezüglich der Allah die Diener zur Rechenschaft ziehen wird. Und deshalb ist es im Wortlaut, der bei An-Nasa'i verzeichnet ist, beide Gegebenheiten erwähnt worden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Wortlaut, das erste, wonach der Diener am Tag der Auferstehung gefragt wird, ist das Gebet. Und das erste, über das zwischen den Menschen gerichtet werden wird, ist das Blutvergießen. Und der Erhabene Allah, er hat die Menschen erschaffen und ihnen Leben gegeben. Deshalb ist es niemandem erlaubt, diesem Leben ein Ende zu setzen, außer ihr Schöpfer selbst. Und niemandem ist es erlaubt, dieses zu legitimieren, außer innerhalb der Gesetzesgrenzen, die Allah erlassen hat hinsichtlich der Strafen bei bestimmten Vergehen. Und der Erhabene Allah hat am meisten Kenntnis über die Geschöpfe, die er erschaffen hat. Und deswegen sagte er auch im Koran, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Und bei Allah würden alle diese Hadithe hören, die wir jetzt erwähnen werden, so wären wir von vielen Katastrophen verschont geblieben und vieles von dem, was wir heute erleben, wäre uns erspart geblieben. Denn wir sehen heute leider, dass es hinsichtlich des Blutvergießens keine Tabus mehr existieren. Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen werden jeden Tag getötet, ohne dass mit der Wimper gezuckt wird. Doch dies ist nur ein Zeichen auf das baldige Eintreffen der Stunde, so wie es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kurz vor dem Eintreffen der Stunde wird sich der Al-Harj mehren. Und sie fragten die Sahaba, o Gesandte Allahs, und was ist der Al-Harj? Er sagte, das Morden, das Morden. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim verzeichnet. Und in einem anderen Wortlaut sagte er sallallahu alaihi wasallam, bis dann sogar weder der Mörder wissen wird, warum er gemordet hat, noch der Ermordete, weshalb er ermordet wurde. So sehr wird das Morden verbreitet sein. Und der Erhabene Allah sagt im Koran, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Und dieser rechtmäßige Grund ist bekannt und ist begrenzt. Und diese Eingrenzung machte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, das Blut eines Muslims, der bezeugt hat, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, darf nicht vergossen werden außer in einem der drei Fälle. Im Fall der Unzucht durch einen Verheirateten, im Fall der Wiedervergeltung für Mord, und wenn derjenige vom Islam abfällt und seine Bindung zur Gemeinschaft der Muslime löst. In diesen drei Fällen ist es dem muslimischen Herrscher und oder seinem Vertreter, wie zum Beispiel der Richter, ist es ihnen erlaubt, innerhalb der Grenzen, die Allah festgesetzt hat, das Blut zu vergießen. Das heißt, in einem islamischen Staat mit islamischer Gesetzgebung und das nur vom Herrscher oder von seinem Stellvertreter, also vom Gericht und nicht, dass irgendeiner hingeht und selbst Justiz ausübt. Und das Töten einer unschuldigen Person ist ein gewaltiges und zugleich abscheuliches Verbrechen. Und der Herr Allah sagt im Koran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. Schaut, wie gewaltig dieses Verbot ist. Das Verbot des Blutvergießens. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, der Muslim bleibt stets unbedrängt im Rahmen seiner Religion, solange er kein widerrechtliches Blutvergießen begangen hat. Und er sallallahu alaihi wasallam, er sagte an einer anderen Stelle, so wie es bei Ahmed und Abu Dawud verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, jede Sünde kann Allah vergeben, außer einer Person nicht, die stirbt und ungläubig ist, oder einer Person, die einen Muslim absichtlich getötet hat. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei An-Nasa'i verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, das Töten eines Muslims ist vor Allah schlimmer als die Vernichtung der Erde. Das Töten eines Muslims ist vor Allah schlimmer als die Vernichtung der Erde. Und er sallallahu alaihi wasallam, er sagte an einer anderen Stelle, so wie es bei An-Nasa'i verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wer einer Person hinsichtlich seines Blutes, also das heißt seines Lebens, Sicherheit gewährt und ihn dann tötet, von ihm sage ich mich los, auch wenn der Getötete ein Ungläubiger sein sollte. Das heißt, selbst wenn ein Ungläubiger, wenn ihm Sicherheit gewährt wurde und ihm Sicherheit zugesprochen wurde, und dann geht einer hin und hintergeht dieses und tötet ihn, so sagte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von ihm los, so wie es in diesem Hadith verzeichnet ist. Und das soll nur zeigen, wie gewaltig dieses Tabu ist, das Tabu des Blutvergießens. Und hör dir den folgenden Hadith an, der die Situation beschreibt, wenn am Tag des jüngsten Gerichts der Getötete auf seinen Mörder trifft. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Nasa'i verzeichnet ist, der Getötete kommt am Tag der Auferstehung sich festklammernd an seinem Mörder, während aus seinen Adern das Blut sprießt, und er zu Allah sagt, O Herr, frag diesen, weshalb er mich getötet hat, er wird ihn schubsen bis vor dem Thron. Der Getötete, er wird sich seinen Mörder schnappen, und die Wunde, die er ihm zugefügt hat, sie wird noch weiterhin bluten. Und er zieht diesen Mörder zum Erhabenen Allah und sagt ihm, O Herr, frag diesen Mörder, warum er mich getötet hat. Gib mir mein Recht zurück. Dieser hier hat mich getötet. Und deswegen, diese Hadithe und diese Verse, die richten wir an alle Muslime, überall, wo Fitna herrscht. Und überall, wo Muslime andere Muslime töten. Und überall, wo Muslime Unschuldige töten. Hört auf, das Blut zu vergießen, das Allah verboten hat zu vergießen. Egal, ob es nun das Blut eines Gläubigen oder die eines Ungläubigen ist. Wehe euch, nicht dass ihr das Blut vergießt, was Allah verboten hat zu vergießen, denn ihr werdet aus dieser Sache nicht mehr herauskommen, weder im Diesseits noch im Jenseits. Das Blut der Muslime und der Nichtmuslime, die im Land der Muslime leben oder mit den Muslimen ein Abkommen geschlossen haben, ist tabu. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, euer Blut und Vermögen, eure Ehre und Haut sind euch tabu. Sind euch tabu. Deswegen, barakallahu fikum, sollten wir uns diese Hadithe zu Herzen nehmen. Und es sollte uns erschüttern, wenn wir sehen, wie Muslime Unschuldige töten. Und wenn wir sehen, wie das Blutvergießen heutzutage zu einer einfachen und weit verbreiteten Sache geworden ist. Der Getötete weiß nicht, warum er getötet wurde. Und der Mörder weiß nicht, warum er gemordet hat. So wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es beschrieben hat. Weil das Morden sich überall verbreitet hat, möge der Herr Allah uns vor solch einem Übel verschonen, möge er uns allen vergeben und uns in sein Paradies eintreten lassen. Gewiss, mein Herr ist der Allhörende, der die Bitten erhört. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.